115. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Warnung, der Schreibart allzu viele Sorgfalt zu widmen. Preis der Tugend und Philosophie. Ich will nicht, mein Lucilius, dass du allzu ängstlich um die Worte und den Stil seist. Ich kenne Größeres, wofür du sorgen sollst. Lass es dir angelegen sein, was du schreibest, nicht wie. Und selbst nicht, dass du schreibest, sondern dass du denkest. Dass du das, was du denkst, dir mehr zu eigen machest und gleichsam einprägest. Findest du die Rede eines Menschen ängstlich und gefeilt, so wisse, dass auch seine Seele nicht weniger mit kleinlichen Dingen beschäftigt sei. Der große Mann spricht freier und dreister. In allem, was er sagt, zeigt sich mehr Zuversicht als Sorgfalt. Du kennst manche junge Männer mit glänzendem Bart und Haupthaar, ganz aus dem Putzkästchen hervorgegangen. Nichts, was mannhaft und nichts, was tüchtig ist, darfst du von diesen erwarten. Die Rede ist der Schmuck der Seele, ist dieselbe, umschoren und geschminkt und mit Kunst gefertigt, so beweist sie, dass auch die Seele nicht echt sei und irgendeinen Schaden habe. Geziertheit ist kein männlicher Schmuck. Wenn die Anschauung der Seele des tugendhaften Mannes uns vergönnt wäre, o welche schöne Gestalt, welche ehrwürdige, in stiller Hoheit strahlende, würden wir erblicken, indem hier die Gerechtigkeit, dort die Tapferkeit, hier die Mäßigung und Weisheit leuchteten. Außer diesen Tugenden würde die Einfachheit und Enthaltsamkeit und Geduld und die Freigebigkeit und Milde und Menschenfreundlichkeit, die bei dem Menschen, wer sollte es glauben, ein seltenes Gut ist, die Gestalt mit ihrem Glanze bestrahlen. Sodann die Überlegung mit dem feinen Urteile und die Hochherzigkeit, die vor allem hervorragt, welchen Schmuck ihr guten Götter, welches Gewicht und welche Bedeutung würden sie ihr verleihen. Wie groß wäre ihr Ansehen, das vereint wäre mit Anmut. Niemand würde sie liebenswürdig nennen, der sie nicht auch ehrwürdig nennte. Wenn jemand diese Gestalt erblickte, höher und glänzender als alles, was das Auge in dieser Menschenwelt zu sehen gewohnt ist, würde er nicht wie bei der Begegnung einer Gottheit staunend innehalten und ein stilles Gebet sprechen, dass der Anblick ihm nicht zur Sünde gerechnet werde. Dann, durch die einladende Güte des Antlitzes selbst zum Herantreten ermutigt, würde er nicht sich in Anbetung beugen und nach langer Betrachtung der emporragenden und über die Größe der Körper, die wir sonst unter uns erblicken, sich erhebenden Gestalt mit ihren mild strahlenden und dennoch in lebhaftem Feuer erglänzenden Augen, würde er nicht zuletzt voll Ehrfurcht und Staunen in jene Worte unsers Virgil ausbrechen. O, wie red ich dich an, Jungfrau, kein sterbliches Antlitz zeigst du, die Stimm ertönet nicht menschlich. Sei uns gnädig, und wer du auch seist, erleichtre die Not uns. Und sie wird uns beistehen und die Not uns erleichtern, wenn wir nur sie verehren wollen. verehrt aber wird sie nicht durch abgeschlachtete fette stierleiber noch durch aufgehängtes gold und silber noch durch gaben in ihren schatz gelegt sondern durch fromme und gute gesinnung jeder sage ich würde von liebe zu ihr entbrennen wenn es uns zu teil würde sie zu schauen denn jetzt steht mancherlei entgegen und blendet uns entweder durch allzu großen glanz das gesicht oder hemmt es durch dunkelheit wie man aber die sehkraft der augen durch gewisse heilmittel zu schärfen und zu reinigen pflegt so hängt es nur von unserm willen ab die sehkraft des geistes von hemmnissen zu befreien und die tugend auch umhüllt von dem körper und auch dann wenn die armut entgegensteht und die niedrigkeit und schmach in dem wege liegt zu erblicken wir werden sage ich jene schönheit schauen selbst wenn sie von unrat bedeckt wäre und wiederum werden wir die bosheit und den schmutz einer unglücklichen seele auch dann erblicken wenn ein noch so großer sie umgebender glanz von strahlenden reichtümern das sehen hindert und wenn hier ein falsches licht von ehrenstellen dort von großer macht dem auge des schauenden wehe tut dann werden wir begreifen können wie verachtungswürdiges wir bewundern den knaben ähnlich die jedes spielzeug wert schätzen denn um weniges geld gekaufte halsbänder ziehen sie ihren eltern und ebenso ihren geschwistern vor was ist also zwischen uns und jenen für ein unterschied wie aristo sagt als daß uns die wir über gemälden und bildsäulen zu narren werden unsere albernheit höher zu stehen kommt jene ergötzen sich an glatten und bunten steinchen die sie am ufer finden und wir an den flecken von ungeheuren säulen mögen diese aus dem sande ägyptens oder aus den wüsten afrikas herbeigeschafft eine halle oder einen für ein volk nicht zu engen speisesaal tragen wir bewundern mit dünnem marmor belegte wände und während wir wissen wie das beschaffen sei was verdeckt wird betrügen wir unsere augen und wenn wir die decken mit gold überziehen was tun wir anders als uns einer lüge freuen denn wir wissen daß häßliches holz unter jenem gold verborgen ist und nicht bloß wände oder decken werden mit dünner verzierung bekleidet die glückseligkeit von allen denen die du hoch einhergehen siehst ist mit goldblech überzogen untersuche und du wirst erfahren wie viel böses unter jener dünnen oberfläche von würde steckt seit eben dieses ding das so viele behörden und richter fesselt das behörden und richter macht seit das geld geschätzt zu werden anfing hat die wahre schätzung der dinge aufgehört und indem wir käufer und zugleich verkäuflich geworden sind fragen wir nicht nach der beschaffenheit sondern nach dem preise der dinge um lohn sind wir gewissenhaft um lohn gewissenlos und bleiben dem guten treu solange einige hoffnung dabei ist bereit zum gegenteile überzugehen wenn freveltaten mehr versprechen schon die eltern haben uns das gold und silber bewundern gelehrt und die dem zarten alter eingeflößte begierde hat sich tiefer gesetzt und ist mit uns gewachsen sodann kommt das ganze volk im übrigen uneinig, in diesem überein. Dies achten sie hoch, dies wünschen sie den ihrigen, dies weihen sie den göttern als das größte unter den menschlichen dingen, wenn sie dankbar scheinen wollen. Mit einem worte, dahin ist es mit den sitten gekommen, daß die armut als fluch und schande gilt, den reichen verächtlich, den armen verhaßt. In ihrem teile wirken sodann die gesänge der dichter mit, welche unsere leidenschaften entzünden, in welchen der reichtum als der einzige schmuck und die einzige zierde des lebens gepriesen wird. Ihnen scheinen die götter nichts besseres geben zu können, noch besseres zu besitzen. Hoch war des Sonnenbeherrschers Palast auf ragenden Säulen, hell von schimmerndem Gold. Schaue seinen Wagen an. Gold war die Achse, die Deichsel von Gold und von Gold auch des Rades äußerster Kranz und von Silber der Speichen geordnete Reihen. Endlich nennen sie das Zeitalter, welches sie für das Beste erklären, das Goldene. Und auch bei den griechischen Tragikern fehlt es nicht an solchen, die Unschuld, Sicherheit, guten Ruf für Gewinn vertauschen. Mögt ihr mich nennen schlecht, wenn ihr nur reich mich nennt. Ob einer reich sei, fragen alle, nicht ob gut. Man fragt nur, was du hast, nicht wie und nicht woher. So viel als er besitzt, gilt überall der Mann. Was zu besitzen uns zum Schimpf gereiche? Nichts. Zu leben wünsch ich reich, als arm wünsch ich den Tod. Erwünscht ist dessen Tod, der noch im Tod gewinnt. O Gold, du größtes Gut des sterblichen Geschlechts, dem nicht der Mutter, nicht des holden Kindes Lust und nicht der Vater gleicht, ehrwürdig durch Verdienst, wenn solche Süßigkeit aus Venus Antlitz strahlt, so brennt mit Recht von Liebe Mensch und Göttersohn. Als diese letzten Verse in einer Tragödie des Euripides gesprochen wurden, erhob sich wie auf einen Antrieb das ganze Volk, um die Spieler und das Schauspiel auszuzischen, bis Euripides selbst hervorsprang und bat, sie möchten warten und zusehen, welchen Ausgang der Bewunderer des Goldes nehme. Bellerophontes erlitt in jenem Stücke die Strafe, welche jeder in dem seinigen erleidet, denn keine Habsucht bleibt ohne Strafe, ob sie gleich selbst Strafe genug ist. O wie viele Tränen, wie viele Anstrengungen kostet sie! Wie unglückselig macht sie durch das Ersehnte, wie unglückselig durch das Erworbene. Nimm die täglichen Sorgen hinzu, welche jeden nach dem Maß seines Besitzes peinigen. Größere Qual verursacht das Besitzen des Geldes als das Erwerben. Wie seufzen sie über Verluste, die ihnen zustoßen und die groß sind und größer noch scheinen. Am Ende, wenn ihnen das Schicksal nichts nimmt, ist Verlust, was sie nicht noch weiter erwerben. Allein die Leute nennen einen solchen glücklich und reich und sie wünschen zu erlangen, so viel er besitzt. Ich gebe es zu, aber gibt es eine schlimmere Lage als derjenigen, die das Elend und den Neid dazu haben? daß doch diejenigen, die sich Reichthum wünschen möchten, mit den Reichen zu rathe gingen, und diejenigen, die nach Ehrenstellen trachten möchten, mit den Ehrgeizigen und auf die höchste Stufe der Würde erhobenen. Wahrlich, sie hätten bald ihre Wünsche geändert, während jene inzwischen neue hegen, nachdem sie die alten verworfen. Denn keinen gibt es, dem sein Glück, auch wenn dasselbe im Laufe kommt, genug täte. Sie klagen über ihre Pläne und Erfolge und ziehen stets dasjenige vor, was sie aufgegeben. Darum wird dir die Philosophie gewähren, was ich für das Höchste halte. Du wirst einmal Reue über dich empfinden. Zu diesem so dauerhaften Glücke, das kein Ungewitter erschüttern kann, werden dich geschickt zusammengefügte Worte und eine sanft fließende Rede nicht führen. Sie mögen gehen, wie sie wollen, wenn nur der Seele ihre Fassung bleibt, wenn sie groß und um die Meinungen unbekümmert und gerade um dessen Willen, was andern missfällt, mit sich zufrieden ist, indem sie ihren Fortschritt nach dem Leben misst und so viel, als sie nicht wünscht und nicht fürchtet, zu wissen glaubt. Ende von 115. Brief.